1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Hallo Leute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer freitags. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an, faxt oder mailt. Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jacqueline ist die erste Anruferin heute Nacht und die ist 19 Jahre alt. Hallo Jacqueline. Hallo Domian. Na, um was geht's bei dir? Ja, um mir geht's halt, bei mir, um meine Familie. Mhm. Was ist da los? Ja, ich erkläre es erstmal vor, dass du es besser verstehst. Ja. Wir haben in einer ziemlichen Bauernhof-Gegend so gewohnt. Ja. Also ziemlich weit von der Zivilisation entfernt. Ja, was ja eigentlich ganz schön ist, aber es kann auch seine Probleme haben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Die nächsten Bauernhöfe, also unsere Nachbarn, waren ungefähr so 2 bis 3 Kilometer weit entfernt. Ach so, so ein Einsiedlerhof quasi. Ja. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, wir hatten ein 3-stöckiges Haus. Mhm. Und ich war damals 14. Mhm. Die Wohnung von meinen Eltern war ganz weit unten im Erdgeschoss und mein Zimmer war oben auf dem Dachboden. Mhm. Ich hatte 2 kleine Geschwister. Mhm. Franziska, die war damals 5. Und Mike, der war damals 10. Ja. Ja, auf jeden Fall, Wochenendes hat meine kleine Schwester manchmal bei mir übernachtet. Wir haben dann Fernsehen geguckt und gemalt und so. Ja. Auf jeden Fall, das war wieder am Wochenende. Sie hat bei mir übernachtet oben im Zimmer. Ja, und wir waren schon am Schlafen und auf einmal habe ich voll den großen Knall. Ich habe auch gesagt, meine Mutter hat die Tür geknallt oder so, weil sie sich öfters gestritten haben damals. Ja. Ja, meine Schwester ist wach geworden. Ich habe gesagt, Sissi, bleib hier. Ich guck nach. Ja. Ja, ich bin unten nachgeguckt. Guckte, habe ich gesehen, dass unsere Haustür sperrangelweit aufstand. Mhm. Und dass mein Vater, der lag im Wohnzimmer. Voller Blut. Ich wollte erst reingehen, als da so ein Typ war. Wenn du guckst oben aus dem Fenster. Da siehst du die Treppe runtergegangen. Du bist runtergegangen, ah ja. Ja, zur Haustür hin. Ich bin nicht sofort reingegangen in die Wohnung. Ich stand dahinter. Hab ich gesehen, weil von der Haustür konnte man sofort ins Wohnzimmer reingucken. Ja, die Haustür stand auf. Ja, und der Vater lag in eurem Wohnzimmer blutüberströmt. Ja, und ich habe gedacht, boah, was geht denn jetzt? Also ich habe mich total erschrocken, weil ich habe noch nie was. Mhm. So, ich wollte gerade reingehen, gucken, was ist. Und dann kam da so ein Typ mir entgegen, also nicht mehr entgegen, das ist freigegangen. Du darfst immer reingehen. Ich gehe davon aus, dass du warst doch in dem Haus und bist von oben die Stufen runtergegangen. Ja, das ist aber ein Dreifamilienhaus so gesehen. Ja. Aber das gehört uns ganz alleine und meine Eltern haben die Wohnung ganz unten halt. Ja, verstehe. Hm? Okay. Ja, und im Mittleren hat mein Onkel gewohnt, aber der hat einen Urlaub in Polen. So, jetzt findest du in der Nacht deinen Vater blutüberströmt im Wohnzimmer der elterlichen Wohnung liegen. Ja. Und da, was hast du da gemacht? Ja, ich habe geguckt und ich weiß nicht, ich hatte voll den Schock, ich wollte erst reingehen, aber dann kam halt irgendwie so ein Typ, ganz in schwarz, ziemlich breit auch und ziemlich groß, ist dann mir vorbeigelaufen. Wie vorbeigelaufen? In eurem Haus an dir vorbeigelaufen? Nee, in der Wohnung halt. Ja, ja. Ich stand noch vor der Haustür, die offen war, aber ich habe mich da an der Wand versteckt. Ja. Ich habe dann geguckt mit dem Kopf noch. Hm. Ja, und dann habe ich meine Mutter schreien gehört und mein Bruder wollte auch da rumgerannt, auch geschrien wie bescheuert. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben die dann meine Mutter vergewaltigt. Und ich habe das alles mit angesehen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mein Bruder wollte hin und der wurde dann auch noch angeschossen. Angeschossen? Ja. Also wie viele Männer waren das? 2. 2 Männer. Ja. Die also eingebrochen sind in euer Haus. Ja. Die den Vater schwer verletzt haben. Ist das so? Ja. Wie schwer haben Sie den Vater verletzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt angeschossen haben oder angestochen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sein ganzer Überkörper war voller Blut. Naja, aber du weißt ja, ob er hinterher, wie lange er im Krankenhaus war, ob er wieder richtig gesund geworden ist, das weißt du ja. Ja, nee, der ist im Haus noch gestorben. Der ist im Haus noch gestorben? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann nachgesehen und dann haben die meine Mutter vergewaltigt. Mein Bruder wollte hinrennen und er war damals erst 10. Mhm. Naja, dann haben die dann festgehalten und auch ins Bein geschossen. Mhm. Das habe ich wohl gesehen und der hat dann geschrien ohne Ende. Und ich bin dann wieder hochgelaufen, habe meine Schwester genommen und ich so, komm mit Sissi, wir müssen raus hier. Die wusste gar nicht, was los war, weil sie war damals erst 5. Mhm. Ich bin dann runter und habe es dann so geschafft, dass sie leise auf war. Mhm. Und bin dann raus und wollte dann ungefähr eine Stunde zum nächsten Bahnhof hingelaufen. Mhm. Bauernhof. Mhm. Ja, und dann habe ich ihnen dann gesagt, sie sollen die Polizei rufen. Ja. Und die ist dann auch wenig später gekommen, habe mich dann mitgenommen. Mhm. Ja, mein Bruder lag da, meine Mutter lag da und mein Vater lag da halt. Mhm. Ja, und mein Vater ist dann halt noch deswegen gestorben. Das Ganze ist vor 5 Jahren passiert. Ja. Ganz schlimmer Vorfall, ganz schlimmes Verbrechen. Ja. Vater ist gestorben dabei. Ja. Bruder angeschossen, Mutter vergewaltigt. Ich gehe davon aus, dass ihr dann da weggezogen seid. Ja, meine Mutter, die wurde halt dann ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Mein Bruder auch sofort. Der war ungefähr 3 oder 4 Wochen war der da im Krankenhaus. Mhm. Sind die Männer je gefasst worden, die das gemacht haben? Nein. Nie? Die waren da schon weg. Also. Und ihr habt, das heißt deine Mutter und du, ihr habt sicher darüber geredet oder auch mit vielen anderen Menschen gesprochen, keinerlei Anhaltspunkte, aus welcher Ecke die Täter gekommen sind? Nee, das ist ja das Problem. Meine Mutter, die wurde in psychiatrische Anstalt, in eine Klinik verwiesen. Mhm. Und die hat bis heute die ganzen 5 Jahre nicht ein Wort geredet. Mhm. Du warst damals erst 14 und du hattest Geschwister. Was, wenn deine Mutter da, ist deine Mutter damals schon in eine psychiatrische Klinik gekommen? Ja. Wo seid ihr aufgewachsen? Bei meiner Oma sind wir erst hingezogen. Bei der Oma. Mhm. Ja, meine Oma hat auch versucht, immer mit mir zu reden und die hat auch Verständnis dafür, weil ich habe zu der Zeit auch nicht ein Wort gesprochen ungefähr. Mhm. Das heißt, deine Mutter hat bis heute nicht gesprochen? Nein. Also ich besuche sie heute noch fast jeden Tag. Ja. Ich lese ihr vor, ich erzähle Geschichten und ich erzähle, wie es mit meinen Geschwistern läuft. Mhm. Mein Bruder ist mittlerweile 15, meine Schwester 10. Naja, aber nicht ein Wort. Ich weiß nicht, ob sie mich hört oder ich habe keine Ahnung. Sie sitzt da halt nur steif auf ihrem Bett oder... Ja. Nun ist das ja für dich auch ein unglaublicher Schock gewesen. Ja. Das ist so sehr lange ja alles noch gar nicht her. Hast du irgendwo mal Hilfe bekommen? Ja, ich sollte zum Psychiater gehen, also zum Psychologen. Mhm. Bin ich auch damals gegangen. Mhm. Aber... Mit dem habe ich auch nicht viel geredet. Er hat mich nur gefragt, was ich jetzt fühle, so nachdem das passiert ist. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich mache Freudensprünge, dass das meinen Eltern passiert ist und so. Mhm. Nee, und der hat mich auch gar nicht verstanden. Jetzt will ich dich mal fragen, dein Bruder damals war wie alt? 10. 10. Mhm. Mhm. Das ist jetzt 15. Ja. Ja. Denkst du sehr viel daran? Denkst ja, jede Nacht, ich träume davon. Ich habe Albträume ohne Ende. Mhm. Deswegen, ich bin ziemlich lange wach und ich versuche erst gar nicht zu schlafen. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Geschichte, wie man sie sich gar nicht schlimmer in einem Film vorstellen könnte, in einem Horrorfilm. Man lebt draußen ganz einsam in einem Haus, auf dem Bauernhof, im Wald, auf dem Feld und dann passiert so ein unvorstellbares Verbrechen. Haben die Menschen auch, die Eindringlinge, die Verbrecher auch euch auch beraubt? Haben die auch noch was mitgenommen, Gelder mitgenommen? Ja, das weil mein Vater, der hat die Mieter auch im Haus, mein Onkel halt. Bitte? Und ja, mein Onkel, der war ja Mieter wohnt. Ja. In der Wohnung. Der war zur Zeit ja nicht da. Mhm. Und das Haus ist ziemlich groß gewesen. Und mein Papa hatte immer ziemlich viel Geld zu Hause. So. Mhm. Ich weiß nicht, ungefähr 60.000 Mark oder so. Mhm. Um halt das alles zu versteuern. Mhm. Das haben sie alles mitgenommen. Mhm. Aber sonst irgendwie gar nichts. Jacqueline, das ist so unglaublich schlimm, was du da erzählt hast. So unfassbar schlimm, dass ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst. Ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du, wenn das bisher noch nicht passiert ist oder bisher nicht richtig funktioniert hat, dass du in fachkundige Hände kommst. Und das möchte ich dir gerne anbieten, als ersten Schritt heute Abend hier bei mir. Mhm. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Claudia, so heißt sie heute Nacht, ruft dich an. Okay, okay. Machen wir es so? Ja. Okay, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Okay, alles Gute, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Mike, 21 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Hallo Mike. Klingt ganz nah. Um was geht's? Folgendes Problem. Und zwar, ich bin so weit, dass ich von mir selber sage, ich bin gefühlskalt gegenüber allen normalen menschlichen Empfindungen. Hm. Gehst du mal ganz nah ans Telefon, dann höre ich dich noch klarer. Das ist so verschwommen klingt es. Du bist gefühlskalt gegenüber allen Menschen? Gegenüber allen menschlichen Empfindungen, ja. Ja, inwiefern, warum sagst du das? Inwiefern merkst du das? Ich kann zu keiner Person sagen, ich liebe dich. Weder zu meinen Eltern noch zu etwaigen Bekanntschaften, die ich immer gehabt habe. Mhm. Ich kann das Gefühl von Trauer gegenüber Freunden, die ich hatte, kenne ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann auch nicht das Gefühl, entsetzt zu sein, zum Beispiel Busunglück mit mehreren toten Kindern oder toten Menschen, kann ich, ich habe da kein Gefühl für. Lass uns mal, ich meine, das ist ja auch etwas, was sehr weit weg ist von dir, wenn du von einem schlimmen Vorfall in der Zeitung liest oder im Fernsehen davon siehst. Hast du in der letzten Zeit einen Trauerfall erleben müssen in deiner Familie, in deinem Umfeld? Ist jemand gestorben? In letzter Zeit nicht, nein. Mhm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Doch, eigentlich recht gut. Also ich verstehe mich mit meinen Eltern wunderbar. Mhm. Denn das war immer so? Immer. Noch nie, ja gut, in der Pubertät gab es grundsätzlich... Ja, sicher. Dieses Gefühl, ich bin gefühlskalt, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das neu? Empfindest du das neu oder ist das schon seit einigen Jahren so präsent für dich? Das ist schon seit eh und je, seitdem ich denken kann. Also mit 6 Jahren, wo ich 6 Jahre alt war, ist mein Opa gestorben. Mhm. Ich habe meinen Opa, ich stand daneben, daran kann ich mich noch verdammt gut erinnern, ich stand daneben, für mich war es ein alter Mann, der seine Augen geschlossen hat und irgendwann nicht mehr da war. Mhm. Da gab es kein Trauern, ich habe danach wieder unten gesessen, habe weiter mit den Fahrzeugen gespielt. Ja. Nun, okay, da warst du 6 Jahre alt. Da kann man auch sagen, 6-jähriger Junge, er misst das noch nicht so richtig. Mit 17 Jahren, zwischen 17 und 19, habe ich dann, also innerhalb von diesen 2 Jahren, 3, in Anführungszeichen, Freunde, die von mir gesagt haben, dass ich sehr gute Freunde von denen bin, verloren durch Verkehrsunfälle, hat mir nichts ausgemacht. Mhm. Obwohl ich mit denen wirklich zum Teil durch dick und dünn gegangen bin und wirklich viel Mist erlebt habe mit denen, aber auch viel Spaß gehabt habe mit denen, aber waren für mich einfach nicht mehr da und dann hat sich die Sache geregelt gehabt. Ja, also als du das erfahren hast, da ist der Freund ist gestorben, hast du das so zur Kenntnis genommen, als hätte man dir gesagt, der Freund ist verreist. Genau. Mhm. Und wird halt einfach nicht wiederkommen. Mhm. Mhm. Oder jetzt auch das... Was war denn bisher in deinem Leben die... Wenn man das so sagen kann, die größte Gefühlswallung, egal jetzt im Positiven oder im Negativen. Puh. Weißt du, was eine Gefühlswallung ist? Das Wort höre ich jetzt gerade zum zweiten Mal. Ja. Vor 20 Sekunden das erste Mal. Mhm. Na gut, wir wollen es nicht an der Begrifflichkeit festmachen. Sondern besonders starke Gefühle. Vielleicht weißt du gar nicht, was ein besonders starkes Gefühl ist. Ein besonders starkes Gefühl kenne ich von Schmerz her, von Angst. Ja, aber Wann hattest du Angst? Was war deine größte Angst bisher? Meine größte Angst? Mhm. Kann ich auch nicht sagen. Naja, aber schon, wenn du sagst, ich kenne das Gefühl Angst, das ist ja schon mal was. Wenn du vorher sagst, ich traue nicht mal, wenn mein bester Freund oder gute Freunde von mir gestorben sind. Und wenn du sagst, ich kenne das Gefühl Angst, das ist ja schon mal was, man anfassen kann und man nachgehen kann. Gut, Angst hatte ich in der 8. Klasse, glaube ich, war das vom 10. Klasser, der immer ein bisschen Stunk am Schulhof gemacht hat. Na gut, das ist ja lange immer her. Gehofft hatte. Aber auch nur so halt. Nur so halt kenne ich auch Angst. So. Offensichtlich auch nicht sehr intensiv. Noch nie. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich... Was machst du vom Beruf? Bitte? Was machst du vom Beruf? Ich bin beim deutschen Paketdienst. Mhm. Also technische Wartung und so weiter. Ja. Hast du, du bist 21 Jahre alt, sagst, ich habe noch nie eine große Gefühlsregung gehabt, im positiven wie im negativen Sinne. Warst du schon mal verliebt? Das ist auch so eine Sache. Ich war eine Zeit lang DJ gewesen und noch durch Deutschland getourt, ich hatte da One-Night-Stands eher. Mhm. Also es hat bei mir keine Beziehung gegeben, die länger wie 4 Wochen gedauert hat. Ich habe den Mädels zwar ins Gesicht gesagt, hey, Schatz, ich hab dich lieb. Aber weil man das so sagt. Weil man das so sagt. Also es gibt ja so diese bunten Beispiele, Schmetterlinge im Bauch und man ist völlig neben der Mütze und man ist radadoll vor Verliebtheitsgefühlen. Das sagt ja alles gar nichts. dieses Gefühl, dieses Schmetterling im Bauch, dieses Unwohlsein, das nicht schlafen können, mhm. wie ich das von zig Leuten höre, mhm. jetzt gerade zu Frühlingsbeginn, das kenne ich alles nicht. Nun könnte man ja sagen, okay, das ist irgendwie seltsam bei mir. Ich empfinde keine extremen Sachen, ich empfinde keine Trauer, ich empfinde keine Freude. Lass uns über Freude reden. Gibt es etwas, worauf du dich schon richtig gefreut hast und wo du Freude erlebt hast? Ja, jetzt im Sommer ohne Dach durch die Gegend zu fahren. Ah ja, mhm. Aber mehr fällt dir da erstmal spontan auch nicht ein. Ganz spontan eigentlich eher weniger. Mhm. So, jetzt könnte man ja sagen, ich wollte ja gerade ausholen, da ist jemand, der empfindet keine extremen Sachen, keine besondere Freude, keine Angst, keine Trauer, keine Liebe. Das klingt jetzt für den normalen Zuhörer oder den normalen Menschen erstmal beängstigend. Du könntest aber auch ganz provokant sagen, ja, okay, wenn du nicht drunter leidest, dann ist das vielleicht auch eine Form von Leben. Leidest du darunter? Machst du dir darüber Gedanken? In letzter Zeit ja. Mhm. Weil ja, das Ausschlaggebende war halt einfach, dass letztens Bekannter von mir, dessen Frau hat das Kind verloren, Fehlgeburt. Mhm. Mhm. Wie es jetzt genau dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Und ja, ich war halt mit dem unterwegs, beziehungsweise er hat mich dann später angerufen und hat mir das dann drüber erzählt, haben uns dann getroffen und er hat sich halt bei mir ausgeheult. Und die ersten Gedanken, die mir durch den Kopf schossen, ach nee, jetzt fängt ja auch noch an zu heulen und Gott. Und es war dir fast lästig? Ich habe es natürlich nicht gesagt. Nee, aber ganz ehrlich, jetzt unter uns, es war dir lästig. Irgendwie war es dir unangenehm und lästig. Ja. Weil du dieses Mitgefühl, was eigentlich normale Menschen haben, worunter du dir vielleicht gar nichts vorstellen kannst, das sage ich dir nicht vorwurfsvoll, sondern einfach mal feststellend, weil du dieses Mitgefühl nicht empfinden kannst. Richtig, genau. Und seit dem Zeitpunkt auch, ein paar Tage später hat mich ein Bekannter gefragt, warum ich denn so bin. Mhm. Kalt bist. Ne? Könnte ja sein. Könnte jemand sein. Warum ich so kalt bin. Ja, ja. Mhm. Und seitdem, darauf konnte ich natürlich keine Antwort geben, weil ich kann es ja, es ist ja selber jemand, schwer, es jemandem zu erklären. Mhm. Ist dir das jetzt erst durch diesen Vorfall so bewusst geworden? Also so stark bewusst geworden? Ich wusste, stark bewusst. Ich denke zum Teil jetzt schon mal öfters mal drüber nach. Ja, ja, ja. Wie andere Menschen in meiner Situation reagieren würden. Die meisten würden den einen dann in den Arm nehmen und sagen, das tut mir wirklich leid für dich und würden das auch von Herzen sagen. Wissen wir nicht. Ich glaube, Mike, wenn da so eine Barriere, eine Mauer um dich herum entstanden ist, dass das ein hochkompliziertes, hochkomplexes psychologisches Ding ist, was ich natürlich überhaupt nicht jetzt kommentieren kann und schon gar nicht lösen kann. Ich habe da selber eine Theorie dazu entwickelt, aber ich bin 10 Jahre lang von meiner Oma großgezogen worden. Die hat mir Liebe und alles drum und dran gegeben. Ja. Und irgendwie habe ich, von mir aus denke ich mir, dass das eventuell zu viel war. Überladen eventuell. Mhm. Ja. Wie beim Handy, dass der Akku kaputt geht. Ja. Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Ja. Eigentlich die Tatsache, dass du hier angerufen hast und dass wir darüber reden, zeigt mir ja schon, dass da ein Unwohlsein bei dir ist. Ausgelöst eben auch durch den Fall, den du gerade beschrieben hast. Hm. Wenn du dem richtig auf den Grund gehen willst, musst du in eine psychologische oder psychiatrische Behandlung. Oha. Ja, nur das ist nicht oha. Nee, das ist ja gar nicht weiter schlimm. Das ist ja interessant. Es ist ja eine Frage der, ein Selbsterkenntnisprozess, der sich da auch in Gang setzt bei dir. Da ist etwas ganz Komplexes los in dir, was ich nicht null beurteilen kann. Das wirklich nur auf medizinisch, psychologisch-medizinischer Ebene sicher gelöst werden kann. Bin ich ganz sicher, also glaube ich. Ja, die Frage ist dann, wie, nur mal angenommen, ich gehe dann in diese psychologische, medizinisch-psychologische Behandlung. Mhm. Nur, wie ist es denn dann, wenn ich dann auf einmal diese Gefühle, in Anführungszeichen, erkenne? Vielleicht ist es ein ganz großes neues Erleben für dich. Ich empfinde auch Leuten, weil sie älter sind oder sowas, oder weil sie Tolles geleistet haben, auch keinen Respekt. Mhm. Ich kann die Leute akzeptieren, aber nicht respektieren. Mhm. So Sachen. Vielleicht wird eine Tür aufgestoßen zu einem ganz anderen und ganz neuen Leben für dich. Wo du durch Höllen gehst vielleicht, aufgrund der schlimmen Gefühle, die aufkommen, aber vielleicht auch durch Himmel fliegst, aufgrund dessen, was du an schönen Dingen erleben wirst. Und du meinst, das wird wirklich? Ich würde dir das empfehlen, weil du hast ja immer die Freiheit, bei solchen Behandlungen abzubrechen und zu sagen, ich möchte das nicht weiter. Ich wäre an der Stelle einfach neugierig, auch was ist da los mit mir, warum bin ich so? Und das würde ich mit Hilfe eines Therapeuten, eines Mediziners, würde ich das bespiegeln. Ich würde dir gerne noch meine Psychologin geben, die dir noch ein paar Tipps geben kann, an wen du dich dann wenden solltest, wenn du gerne den Schritt gehen willst. Naja. Ja? Naja, okay, warum eigentlich auch nicht? Warum eigentlich nicht? Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay, Mike? Alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse ist domian@wdr.de. Die nächste Anruferin, die heißt Sarah und die ist 18 Jahre alt. Ich grüße Sarah. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Hi. Domian. Hi. Um was geht's bei dir, Sarah? Also, bei mir geht's um Sex während der Periode. Mhm. Genau, und zwar, also ich praktiziere das selbst sehr gerne. Mhm. Und bin auch der Meinung, das gehört in eine Beziehung dazu. Du bist also in einer Beziehung? Nee, im Moment nee. Nicht. Nee, mhm. Bin ich nicht. Nee. Ja. Hattest aber schon Beziehungen? Ja, ich hatte schon Beziehungen. Ja. Und ich hatte auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der junge Mann das nicht so angenehm fand, sich davor geekelt hat. Wie sehr viele Männer, die meisten Männer. Ja, das ist halt nämlich meine Frage. Also ja. Ich wollte einfach mal auch ein bisschen so hinterfragen, wie das denn eigentlich so ist in der Männerwelt und ob es da so mehrere davon gibt, die sich vor dieser normalen Sache so ekeln. Ja. Das ist ja irgendwo so auch so ein Annehmen der Frau, wenn man dann halt irgendwo... Ja. Ja, oder nicht? Was meinst du dazu? Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass schon das Gros der Männer da nicht draufsteht. Echt? Also die Mehrheit, würdest du sagen? Würde ich mal so als Prognose wagen, in die Welt zu setzen, ja. Mhm. Obwohl du natürlich recht hast, du kannst sagen, das gehört zur Weiblichkeit dazu und zum Frausein dazu, aber so dieses theoretische Argument oder ideologische Argument zieht dann weniger, wenn es um Sexualität geht. Für dich würdest du zugehören, du hast auch Spaß dann an Sexualität. Ja, es ist nicht nur der Spaß, also es ist teilweise auch schmerzlindernd, so für die Frau. Ja. Mit ihren Schmerzen dann, also es ist wirklich sehr angenehm und die Frau ist auch, beziehungsweise ich bin auch während dieser Zeit sehr heiß, also heißer als normalerweise. Ja, ja. Und es ist dann sehr schade, wenn man dann so ein Gegenüber hat, der da gar nicht drauf steht und dann einen gar nicht beachten möchte. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es gibt natürlich auch Männer, die ganz doll drauf sind. Das glaube ich schon auch. Obwohl ich ehrlich bin, dass ich noch keinen einzigen, eigentlich, wenn ich jetzt gerade so nachdenke, noch nie getroffen habe, der mir das so auch im privaten Kreis gesagt hat, dass er da drauf steht. Nee, eigentlich nicht. Also er immer so wirklich so... Ja, eher auf Distanz, ja. Mhm. Ja, mhm. Und kannst du dir das selbst erklären? Also... Tja, das ist bei Sexualität immer sehr schwierig. Es ist so klar, rational zu erklären. Eigentlich kann ich es nicht erklären. Es ist vielleicht irgendwie, es ist ein Gefühl da, oder das ja, fast schon des sich Ekelns oder das auf Abstand gehen wollens und ich weiß das nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann die Ursache letztendlich nicht, kann ich mir nicht erklären. Ja, schade. Hast du mit Freundinnen darüber schon gesprochen, welche Erfahrungen die mit anderen, mit ihren Partnern oder Freunden haben? Ja, also wir haben einfach so die Theorie aufgestellt, dass es auch viel mit Gefühlen zu tun hat. Also man kann sowas ja auch nicht sein One-Night-Stand jetzt bringen, das würde ich jetzt auch nicht wollen. Also da würde ich mich auch nicht unbedingt jetzt so... Das gehört ja schon dann in was Festerem, in eine Beziehung dann rein. Mhm. Aber es ist schon so ein kleiner Liebesbeweis, sage ich mal, wenn es dann halt so ist, dass man es dann halt auch in den Zeiten macht, sage ich mal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es natürlich eher möglich ist in einer sehr festen oder sehr innigen Liebesbeziehung. Genau. Ne? Dass natürlich in den Anfängen oder im One-Night-Stand sowieso nicht, dass in den Anfängen da noch eher so ein Zurücktreten anzutreffen ist, aber wenn etwas sehr innig ist, dass es da eher möglich ist. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Mann getroffen, der mir klar gesagt hat, ich finde das toll, ich stehe drauf und ich mache es wirklich gerne. Okay. Was machen wir jetzt? Aber du möchtest gerne so einen Mann haben. Oder ja, ich werde auf jeden Fall keinen Mann haben, der da so dann, also was heißt, ich werde keinen Mann haben. Also ich glaube, ich würde mich nicht wohlfühlen auf Dauer, wenn es dann wirklich so wäre, dass es dann gar nicht so ist. Also ich kann damit dann auf Dauer, denke ich, nicht umgehen. Also die Beziehungen, die Kontakte, die du bisher hattest, das waren alles Männer, die dann auf Rückzug gegangen sind? Nee, also die sind schon drauf eingegangen, bis auf eine. Mhm. Und das war so die letzte Erfahrung, die ich gemacht hatte. Und aber dann ist das doch schon eine ganz gute Sache. Wenn du sagst, die sind drauf eingegangen, ist das doch schon sehr ungewöhnlich. Eine gute Erfahrung für dich. Ja, ja, logisch. Aber der eine hat mich jetzt halt zum Nachdenken gebracht und dann dachte ich, ja, dann fragst halt mal auf den Domi, was er da hält. Und vielleicht könntest du ja mal so in den nächsten Sendungen so hier und da mal so eventuell mal Ist wirklich interessant, Sarah. Interessantes Thema. Können wir gerne machen. Ja, also einfach mal so antippen und fragen. Ja, fangen wir mal einfach die Jungs, die jetzt zuschauen und zuhören, heute oder vielleicht am Montag, wenn wir es heute nicht mehr schaffen. Wie ist es denn bei euch so mit den sexuellen Gefühlen, wenn eure Freundin die Periode hat? Das fände ich total lieb. Geht ihr auf Distanz? Macht es euch vielleicht sogar auch an? Oder macht ihr es der Freundin zuliebe? Oder wie auch immer. Welche Gefühle habt ihr dabei? Guter Anruf, gutes Thema. Wir gehen der Sache mal nach und du verfolgst uns weiter und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ich bedanke mich. Jo. Sarah, alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich euch unser Thema für nächste Woche Mittwoch schon mal sagen. Das Thema heißt Haut und Haare. Ich möchte mit euch über Geschichten reden, die die Haut betreffen und über Vorkommnisse, Geschichten, die die Haare betreffen. Haut und Haare. Ihr könnt ab heute schon mailen unter domian@wdr.de für unser Thema nächste Woche Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, Haut und Haare. Aber heute, wie immer, freitags eine freie Themennacht und hier ist Nadine. Nadine ist 24. Hallo. Hi. Hi. Na, Nadine? Um was geht's? Deswegen hast du angerufen. Ich habe die Möglichkeit, eine Scheinehe einzugehen. Die Möglichkeit? Ja. Komische Formulierung. Erzähl mal, was da los ist. Ja, ich bin heute von der Familie meiner besten Freundin gefragt worden, ob ich sowas machen würde. Das wäre dann halt Verwandter von denen. Ja. Und was genau ist da der Hintergrund? Ja, deutsche Papiere, ne? Die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Ja, aus welchem Land? Türkei. Achso, Türkei. Mhm. Mhm. Wie, und die haben einfach zu dir gesagt, ja, das ist die Familie deiner besten Freundin? Mhm. Und die haben gesagt, auf Nadine, wenn du das machst, dann können wir ihn hierher holen. Wie alt ist der junge Mann? Das weiß ich noch nicht. Ja. Was hat man dir angeboten dafür? Geld und die 3 Jahre, die er dann verheiratet sein müsste mit mir, er würde dann mein Leben in der Zeit finanzieren. Ja, wie viel Geld hat man dir angeboten? Erstmal so als Erstzahlung? Ja, ich habe meine Freundin gefragt und sie sagte, das sind mindestens 5.000 bis 6.000 Euro erstmal. Mhm. Und Leben bezahlen würde dann bedeuten, im Monat nochmal? Ja, das, was ich so zum Leben brauche, Essen, das halt. Ja. Klamotten, Miete. Ja gut, da muss ja eine Zahl irgendwie fallen. Nochmal 1.000, 2.000 Euro im Monat. Ja, ich meine, das sind Dinge, über die man dann noch redet. Genau, das würde ja auch nicht von jetzt auf gleich passieren. Das würde ja auch noch mindestens ein paar Monate dauern, bis das überhaupt alles klar gemacht werden kann in der Türkei überhaupt. Wann sollte diese Scheinehe denn geschlossen werden? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin heute gefragt worden. Morgen kann ich dann, beziehungsweise also in ein paar Stunden, wir haben ja jetzt schon Samstag, und dann kann ich dann halt meine Antwort. Ich meine, ich denke mal, sie werden mir nicht böse. Ja, jetzt sag mir mal erstmal, wenn man so ein Angebot bekommt, ist man ja, gehe ich mal von aus, erstmal ein platt oder baff. Wie hast du dich gefühlt? Wie hast du reagiert? Meine Antwort, kann ich wenigstens eine Nacht drüber schlafen? Mhm. Das war meine Antwort. Okay, das ist eine relativ neutrale Antwort. Dennoch hat man dabei ja auch so Gefühle. Spätestens dann, als du nach Hause gegangen bist und aus der Wohnung von den Leuten raus warst. Eher nein, eher mulmig oder verlockend, vielleicht sollte ich es doch machen. Oder vielleicht sogar eine Verpflichtung der Familie, der besten Freundin gegenüber. Ja, erstens, wegen der Freundschaft, eben weil halt eine Verpflichtung dann. Mhm. Und auch teilweise wegen dem Geld. Mhm. Weil finanziell sieht es bei mir nicht so rosig aus. Ja. Gibt es auch einen anderen Aspekt, irgendwie ein etwas bei dir, was dagegen spricht? Ja, es ist eine Straftat, ne? Ja. Wenn die ganze Sache auffliegt. Ja. Und es ist so ein Ding, so das 3 Jahre lang so vor aller Welt zu verheimlichen, ist eine unheimlich schwere Sache, denke ich mal, ne? Weißt du denn, wie das praktisch aussehen sollte? Solltet ihr nach außen hin dann hier in Deutschland auch zusammen wohnen? Sollte das so richtig als Ehe dargestellt werden? Ja, Auch vor der Familie vor der Familie der Freunde auch. Ich meine, die wissen das, das ist für die kein Problem, das, ne? Die wissen das ja dann, dass es ja nur auf dem Papier existiert. Ja, auch die größere Familie, auch das Umfeld der Familie würde das dann wissen. Ich denke schon. Ja. So, jetzt haben wir die Grundsätzlichkeiten geklärt. Und ich sage dir, Nadine, mit aller Entschiedenheit, bitte mach es nicht. Bitte mach es nicht, ohne Wenn und Aber. Ich finde es auch unredlich von der Familie deiner Freundin, dir ein solches Angebot zu machen. Einmal ist es eine Straftat, es ist eine fette Straftat, das ist das eine. Und das andere verkaufst du da irgendwie, du verkaufst dich auch. Es ist ja, und du kommst in eine Verstrickung hinein, die du jetzt noch gar nicht überblicken kannst, was da in diesen 3 Jahren alles mit dir und mit dir passieren wird. Man weiß das nicht. Ohne Wenn und Aber, also da gibt es bei mir gar keinen Ansatz, wo ich sagen würde, naja, vielleicht kann man das vielleicht auch mal überlegen und irgendwie ein bisschen drehen und so. Nein, mach es nicht. Und das Geld darf hier nicht ausschlaggebend sein, Nadine. Deshalb habe ich ja auch bei dir angerufen. Ja, ich bin zu meinen Eltern gegangen, weil ich wirklich eine objektive Meinung haben wollte. Ja, ich sage dir wirklich ganz radikal klar meine Meinung dazu. Mhm. Wie ist das mit die Freundschaft, die du mit diesem Mädchen hast, der Familie? Hast du Sorge, dass die Freundschaft dadurch dann angeknackst wird, wenn du sagst Nein? Nein, das würde nicht leiden. Absolut nicht. Was, habt ihr beiden Mädels auch schon so, nur ihr beiden so unter besten Freundinnen drüber gesprochen? Und hat sie ihre Meinung gesagt, was sie tun würde? Habt ihr so schon geredet? Ja, wir konnten ein bisschen reden und sie hat gesagt, sie weiß es nicht, ob sie es tun würde. Mhm. Aha, das signalisiert ja schon, dass sie auch nicht so ganz sicher ist, ob das in Ordnung ist. Ja, und das signalisiert auch, dass sie vielleicht sogar Verständnis dann dafür hat, wenn du sagst Nein. Ja, ich meine, das wäre nicht das Problem, wenn ich jetzt Nein sage, es ist mir zu riskant. Mhm. Ich möchte dann dafür nicht irgendwie ins Gefängnis. Mhm. Mhm. Und ist das auch schon okay, ne? Also, die Geldsorgen nehme ich ernst, klar. Wenn jemand Geldsorgen hat, kann man nicht runterreden. Aber ich finde, dass man immer legale Wege gehen sollte, darüber Herr zu werden, über die Geldsorgen. Nochmal, es ist eine Straftat und ich glaube einfach, dass es dein Gefühl, dein Selbstverständnis, wenn du dich im Spiegel anschaust, dass es für dich nicht gut ist. Abgesehen von zahlreichen Verstrickungen, die entstehen könnten. Nun gut, du sagst im Moment, das ist eine befreundete Familie, die sind alle sehr nett und so. Aber wer weiß, wenn erstmal die Fakten geschaffen worden sind, was dann für Abhängigkeiten entstehen und in welchen Strudel du da reingerätst. Ich weiß es nicht, aber man muss es auf jeden Fall erwähnen, finde ich. Also, Domian sagt ein entschiedenes Nein, Nadine. Okay. Mach es nicht. Ich hoffe, dass du jetzt noch gut schlafen wirst und das morgen dann für dich auch entscheiden wirst. Doch, ich denke schon. Ich denke, dass mich das jetzt doch schon ein Stückchen weitergebracht hat, das Gespräch. Na super. Dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Okay, alles klar. Tschüss. Tschüss. Andreas, 42 Jahre alt. Hallo. Ja, Domian, hallo, grüß dich. Andreas, hallo. Es ging um die Anruferin vorhin. Da ging es um Sex während der Regel. Ja. Also ich muss das widerlegen. Was ich gesagt habe? Was du gesagt hast, genau. Okay, leg los. Also Sex während der Regel ist irgendwie völlig okay. Ja. Ich finde das sogar ein sehr inniges Erlebnis, irgendwie gemeinsam Sex zu haben während der Regel beispielsweise. Ah. Du bist 42 Jahre alt, ist ein bisschen reiferes Alter, als wenn man 18 ist. War das von Anfang an so? Oder ist das so im Laufe, während man so in die Sexualität hineinwächst, ist das so gekommen? Nee, es war von Anfang an so. Ah ja. Mhm. Ich habe mit meiner ersten Freundin auch schon irgendwie Sex gehabt während der Regel. Also ich fand das immer okay. Ja, also nur okay oder sogar besonders anziehend noch? Oder? Also ich muss auch bestätigen, dass Frauen meistens während der Regel wirklich ein bisschen heißer sind als normal. Ja. Und das ist natürlich eine Sache, die einen selber dann auch irgendwie antörnt. Ne? Ja, ja. Also wenn ich habe also ziemlich intensive sexuelle Erlebnisse gehabt, während Frauen ihre Regel hatten beispielsweise. Ja. Wie ist es bei dir so im Freundeskreis? Ich habe gerade erzählt, dass die Männer, die ich so kennengelernt habe, eher auf Distanz gehen. Wie ist es bei dir, wenn du mit Jungs und Freunden darüber gesprochen hast oder sprichst? Also ich denke mal, die Leute, die ich so kenne, die Männer, die ich kenne, haben da auch kein Problem mit, wenn man das Problem bezeichnen kann. Ja. Ja. Ah, da war meine Prognose vielleicht falsch, ne? Das war auch der Grund, warum ich angerufen habe. Ich war überrascht, dass ich durchgekommen bin. Das war eine pauschale Nummer von dir irgendwie, dass so alle Männer was gegen Sex haben. Nein, alle natürlich nicht. Alle habe ich auch nicht gesagt. Nee, aber es war schon ein bisschen pauschalisiert. Das soll kein Vorwurf sein, aber ich denke mal, dass viele Männer damit wirklich gar kein Problem haben. Das ist sicherlich so eine Frage der Beziehung irgendwie. je intensiver man mit einer Frau irgendwie zusammenlebt, desto weniger bedeutet sowas irgendwie so ein Hemmnis, sag ich mal. Ne? Ja. Ist es so, dass da bist du im Moment in einer Beziehung oder bist du verheiratet? Ich bin nicht verheiratet, ich bin in einer Beziehung. In einer Beziehung, ja. Dass deine Freundin das auch besonders wünscht in dieser Zeit? Ja, das ist spürbar, dass sie das wünscht in der Zeit. Ja. Ja. Und sie dann ich glaube, es ist sogar für sie ein intensives Gefühl, wenn sie einfach merkt, dass sie da keine Ablehnung erfährt, sondern wirklich irgendwie dann auch die Liebe bekommt, die sie haben möchte, und auch den Sex, den sie haben möchte. Ja, wie Sarah ja vorhin auch schon sagt, dass es für sie schon ja verletzend vielleicht nicht, aber doch schon unangenehm ist, wenn der Freund dann zurückgeht. Ja. Also ich denke mal, wenn man echt in einer guten Beziehung lebt, denke ich mal, sollte man auch vor solchen Dingen irgendwie da keine Hemmungen irgendwie haben. Also klar Statement von Andreas, 42 Jahre alt. Männer stehen doch auf Frauen, wenn sie ihre Regel haben und machen nicht den Bogen um die Mädels herum. Also relativieren wir mal meine Aussage von vorhin. Ja, sollte man wirklich relativieren, auf jeden Fall. Man muss auch vorsichtig sein mit denen, dass man darf nicht immer die eigenen Erfahrungen und den eigenen Freundesbekanntenkreis dann so hochrechnen. Ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, wie weit du selber eine Meinung dazu abgeben kannst, weil du bist ja, glaube ich, homosexuell. Mein Ding ist es nicht. Mein Ding ist es nicht. Ich mache da wirklich einen Kreis drum. Oder bin auf Distanz gegangen dann. Tatsächlich? Ja, wirklich. Aber du hast schon sexuelle Kontakte mit Frauen, das hat mich persönlich interessiert. Ja, hat mich. Also du bist nicht so stock homosexuell. Nein, kein absolut stockschwuler Mensch. Nee. Okay, hat mich persönlich interessiert. Ja. Prima, schön, dass du auch so offen bist. Gut, Andreas, danke für deinen Anruf. Ja, danke auch. Alles Gute. Mach's gut. Tschüss. Und Sonja, 24 Jahre alt. Hallo Sonja. Ja, hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe 4 Kinder und habe aber 3 davon verloren. 24 Jahre, 4 Kinder schon. Ja. Und 3 davon verloren? Mhm. Wie ist das zu erklären? Der Gideon ist im Juli 2002 geboren. Der war 12 Wochen zu früh. Mhm. Und er hat Diabetes Typ 1 gehabt. Und der war bei ihm aber nicht einstellbar. Also sein Körper kannte von sich aus gar kein Insulin und konnte mit dem Insulin also auch nicht haushalten. Der hatte mit 6 Monaten dann schon eine Insulinpumpe, die er ständig an sich getragen hat und über die er dann mit Insulin versorgt wurde. Was aber alles nicht einstellbar war. Und er ist im Oktober 2003 an Nierenversagen verstorben, weil einfach seine Nieren das alles nicht mehr auffangen konnten. Kurz nachdem Gideon eigentlich geboren wurde, war ich schon wieder schwanger. Wo es dann auch erstmal ein großes Hin und Her war, will ich das Kind, kriege ich das Kind, weil der Arzt mir von vornherein gesagt hat, jedes weitere Kind mit dem Partner ist Diabetes gefährdet. Und war das nächste Kind auch wieder ein... Das nächste Kind waren Drillinge. Ach so. Die Schwangerschaft war sehr komplikationslos, sag ich mal. Ich habe allerdings erst 6 Wochen vor der Geburt erfahren, dass es 3 sind. Bis dahin habe ich mit 2 gerechnet. Die Naomi und die Alina haben zu dem Zeitpunkt kein Diabetes gehabt. Die Daria schon, aber die Daria war einstellbar. Also die konnte vor ihrer Mahlzeit eine bestimmte Menge Insulin gespritzt bekommen. So dass es gar kein Thema war dann anschließend, dass ihre Zuckerwerte immer konstant waren. Aber sind jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe am Anfang, sind jetzt dann doch 2 Kinder von den Drillingen auch gestorben? Ja, und zwar ist mein Ex-Lebensgefährte im November mit den Drillingen nach Frankreich abgehauen zu seiner Verwandtschaft. Wir hatten riesigen Zoff längere Zeit davor schon, also eigentlich seit Gideons Tod. Und er hat die Drillinge getrennt. Also die Daria war bei seiner Cousine, die Alina war bei irgendeiner Bekannten in Frankreich und mit der Naomi war er selber unterwegs. Und er ist durch Frankreich getigert und ich konnte ihn nie festmachen, wo er ist und habe auch also meine Kinder 1 Monat lang nicht gesehen. Ja. Woran sind denn die beiden Kinder gestorben, die dann von den Drillingen, die beiden, woran sind die gestorben? Die Daria, die auch Diabetes hat, ist auch an Nierenversagen gestorben, weil seine Cousine die nicht mit Insulin versorgt hat. Die Daria war dann wie alt? Die war 7 Monate, noch nicht. Ja. Und das andere Kind ist woran gestorben? An dem Busunglück in Brüssel, zusammen mit meinem Lebensgefährten, die Naomi. Und die Alina habe ich kurz danach wieder zu Hause gehabt. Moment mal, da ist ein Kind bei einem Busunglück verstorben. Ja. Und dein Lebensgefährte auch? Ja. Das heißt, du hast jetzt innerhalb von kürzester Zeit 4 Menschen verloren? Ja. Also 3 deiner Kinder und deinen Lebensgefährten? Ja, voll. Mein Lebensgefährte, das war schon im Anfang November mehr gescheitert, wie es noch funktionstüchtig war. Mhm. Mhm. Also, wenn er nicht mit den Kindern abkommen wäre, ich glaube, wir hätten uns im November getrennt. Und, das heißt, du machst deinem Lebensgefährten sehr große Vorwürfe, dass er mit den Kindern abgehauen ist. Ja, und ich mache ihm auch die Vorwürfe, dass er schuld ist an dem Tod von Naomi und Daria. Mhm. Mhm. Weil wenn Daria ihr Insulin gekriegt hätte, würde sie noch leben. Und wenn Naomi nicht in Brüssel gewesen wäre, in diesem Bus, würde sie auch noch leben. Mhm. Ich möchte mal einen Schritt nochmal zurückgehen. Mhm. Ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, Mensch, du bist 24 Jahre alt und schon so viele Kinder, da wusste ich noch nicht, dass es um Drillinge geht. Mhm. Aber du hast gerade erzählt, das erste Kind ist an Diabetes gestorben und man hat dich gewarnt, mit dem Lebenspartner nochmal ein Kind besteht die Gefahr, dass die Krankheit nochmal da ist, nochmal präsent ist. Mhm. Wie kam es, dass du dich dann nochmal auf eine Schwangerschaft hast eingelassen? Das war überhaupt nicht geplant. Ich bin trotz Pille schwanger geworden und habe dann vor der Beratungsstelle gestanden und habe überlegt, gehst du jetzt rein, lässt du dich jetzt beraten? Und dann habe ich gesagt, nee, komm, geh wieder, du kriegst die Kinder. Da wusste ich schon, dass es Zwillinge waren. Und weil es lebte. Mhm. Ja, ich habe die auf dem Ultraschallbild die Herzen schlagen sehen und habe gesagt, es lebt. Und ja, klar. In dem Moment ist natürlich die Entscheidung irgendwie klar, ne? Dass man, ja, ganz klar. Warum? Was ist denn da Gravierendes vorgefallen, dass dein Lebensgefährte, das ist ja schon ein unglaublicher Eingriff, dass er 3 so kleine Kinder trennt von der Mutter und damit irgendwo nach Südfrankreich fährt oder nach Frankreich fährt. Warum hat er die Kinder mitgenommen? Weil ich sehr um Gideon getrauert habe, weil ich um Gideon halt viel kämpfen musste. Gideon war das erste Kind, was gestorben ist. Genau. Mhm. Aber selbst wenn du sehr um das Kind getrauert hast, muss er dir ja die anderen 3 nicht wegnehmen. Heißt das, dass er meinte, du wärst nicht fähig, dich um die Kinder zu kümmern? Ja. Hast du denn damals direkt irgendwelche Maßnahmen ergriffen? Hast du dich mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt oder mit der Polizei? Ich habe mich mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt, dort jemand, ich soll mal locker runterschalten. Nach dem, was alles passiert wäre, konnte er ja sein, dass er nur Abstand wollte und seine Verwandten halt besuchen wollte. Gut, er, aber er hat ja die Kinder mitgenommen. Ja, weil er mir ja Ruhe gönnen wollte, das musste ich mir anhören. Und das hat das Jugendamt gesagt, hey, schalten Sie mal locker runter. Der will nur Ihr Bestes, der fährt mit den Kindern erstmal schön nach Frankreich und erholt sich und Sie können sich auch erholen. Genau, das musste ich mir anhören. Mhm. Und jetzt, um mir das nochmal klar zu machen, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen von der Trennung, er hat dich verlassen, bis zu dem Unglück, dass die beiden Kinder gestorben sind? Knapp 4 Wochen. Nur 4 Wochen, mhm. Also nur 4 Wochen war schon lange. Natürlich, ja, natürlich. Ich hatte gerade nur gedacht, dass er noch länger unterwegs gewesen wäre. Nee, waren knapp 4 Wochen. Als du dann diese Nachrichten bekommen hast, das eine Kind ist gestorben, das andere Kind ist durch einen Busunfall mit dem Erzeuger, mit dem Vater umgekommen, was ist da in dir vorgegangen? In mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe einfach nur gedacht, was ist mit Alina? Mhm. Weil ich habe an den Kindern gehangen. Also ich sag mal, der Gideon war schon mein Ein und Alles und ich habe mit ihm ja viel durchgemacht und wir sind von Krankenhaus zu Krankenhaus gewandert, um seine Diabetes einzustellen. Jetzt müssen wir nochmal sagen, damit wir mit den Namen nicht durcheinander kommen, ist ein bisschen schwierig. Das Kind, was jetzt noch lebt, das ist bei dir. Das ist die Alina, ja. Das ist Alina. Jetzt wieder bei mir. Und die Alina war untergebracht, wo? Auch in Frankreich bei einer Bekannten. Bei einer Bekannten. Als der Vater mit dem anderen Kind im Bus saß und der Unfall passiert ist. Genau. Mhm. Mhm. Und die Daria, die ist in Frankreich in einem Krankenhaus aufgemacht worden. Ich hatte einen Privatdetektiv engagiert, weil ich wollte die Kinder einfach wieder haben. Und das Jugendamt hat ja gesagt, schalten Sie mal runter. Und ich konnte einfach nicht runterschalten. Mhm. Und die Daria ist in einem Krankenhaus in Frankreich aufgemacht worden, wo sie schon an der Dialyse hing, weil sie einfach keine Insulinversorgung hatte. Und die ist zu mir geflogen worden und die ist auch hier in Köln im Krankenhaus gestorben. Jetzt, wie lange liegt das jetzt alles zurück? Dezember 2003. Das heißt, das ist im Prinzip alles noch ganz frisch. Das ist gerade wie gestern. Gerade gerade wie gestern. Wie gehst du denn mit deinen, ich sag mal, erst 24 Jahren und mit solchen unfassbaren Schicksalsschlägen um? Wie hast du jetzt gelebt die letzten Monate? Ja, eigentlich versuche ich nur für meine Tochter zu leben. Mhm. Was sich sehr schwer gestaltet. Meine Tochter schläft nachts nicht mehr, die ist laufend wach und ich kriege sie auch nicht in irgendeinen Rhythmus rein. Die ist vollkommen verquer. Als würde das kleine Kind irgendwas ahnen, was da passiert ist. Ja. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass dein seelischer Zustand eigentlich auch im Moment noch ein Schockzustand ist. Ja. Mhm. Und das, was dich aufrechterhält, ist eigentlich das Kind, die Alina, die Kleine. Mhm. Dass du sagst, ich kann nicht völlig durchdrehen, ich muss mich am Riemen reißen, ich muss jetzt für die Kleine da sein und ihr das Leben bereiten. Mhm. Hast du Hilfe um dich herum? Seit dem Tod von Gideon von meinen Eltern nicht mehr. Also auf die kann ich überhaupt nicht bauen. Warum nicht? Was hat das damit zu tun? Weil ich keine normale Beerdigung wollte. Wie hast du das Kind beerdigt? Er ist schon, sag ich mal, normal unter die Erde beerdigt worden. Aber ich habe mich gesträubt, in Schwarz zur Beerdigung zu gehen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren die Drillinge ja auch noch bei mir. Mhm. Ich habe die Drillinge mitgenommen. Das ist auf totalen Verstoß bei meinen Eltern gestoßen. Wie kannst du das machen? Wie kannst du das den Kleinen antun? Nur weil du nicht in Schwarz zur Beerdigung gegangen bist, haben die Eltern sich jetzt von dir abgekehrt? Ja. Ehrlich, nur deshalb? Ja. Und die lassen dich jetzt in dem ganzen Unglück, lassen die dich wegen so einem unsinnigen Zeug alleine? Ich habe mich gegen die Regeln gebrochen, die man bei streng katholischen Eltern einhält. Ja, aber streng katholische Menschen sind liebende Menschen auch. Sollten liebende Menschen sein und sollten zu der Tochter halten, wenn so ein Unglück einbricht. Aber sie tun es nicht. Mhm. Hast du einen guten Menschen, einen Freund um dich herum, irgendjemand, der dir hilft, der dir zur Seite steht, bei dem du weinen kannst? Ich habe eine sehr gute Freundin, allerdings hat die vor 6 Wochen selber ein Baby gekriegt und ist auch ja, nicht abgelenkt wahrscheinlich. Ja, sie braucht die Zeit natürlich auch für jetzt ihr Kind und das kann ich verstehen, weil meine beansprucht mich auch total. Ich kann sie verstehen, dass sie sich jetzt auch mehr zurückzieht und mehr um das Kind sich kümmert. Ja, ja. Sonja, ich möchte gerne, dass wir dir jetzt ein bisschen dabei helfen, dass du in all diesem Unglück einen permanenten Ansprechpartner findest. Ich glaube, das ist so wichtig für dich, so sehr wichtig für dich und auch für dein Kind. Mhm. Du legst auf jetzt und wir rufen dich wieder an und versuchen da irgendwas zu stricken und dir auf jeden Fall im Rahmen dessen, was wir hier leisten können, dir behilflich zu sein. Mhm. Ja, okay, dann legst du bitte auf. Ja, gut. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. So, und hier ist Petra. Petra ist 44 Jahre alt. Hallo Petra. Ja, Domian. Hallo Petra. Ja, ich rufe wegen der jungen Dame an, die gefragt hat von wegen mit der Regel, ob man da miteinander schlafen sollte und ob das ja, okay wäre und das, so weiter. Das war Sarah. Bitte? Das war Sarah gerade. Ja, genau. Genau. Ja, ich kann nur sagen, soll sie machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, sie soll es machen, wenn sie die Jungs findet. Dafür finde ich das auch. Ja, das kommt ja darauf an, wie alt die Jungs sind. Aha. Sie soll sich mal einen richtigen Mann suchen, der vielleicht mal so 7, 8 Jahre oder 9 Jahre älter ist. Also, deine These ist, die jüngeren Männer gehen da eher auf Abstand. Ja, klar. Und die älteren, die erfahreneren, die lassen die sich drauf ein. Gut ist. Ja, der Andreas. Mal so, die wissen, was gut tut. Der Andreas, der gerade angerufen hat, war ja auch schon 42. Ganz genau. Obwohl er gesagt hat, dass er das auch schon als junger Mann gut fand. Ja, aber da ist ja so, wenn man so jung, ich habe also die Erfahrung gemacht, so ab meinem 30. Lebensjahr habe ich so die richtigen Sexualpartner gefunden, weil ich da auch besser drauf war und weil ich auch gewusst habe, es kann ja noch was oder es gibt noch was Besseres als das, was ich bis jetzt gehabt habe. Ja, so ja, nach dem Motto, es kann ja nicht alles sein. Ja, das ist eh interessant, dass, glaube ich, der beste Sex erst ab 30 anfängt. Ne? Ganz genau. Ja. Man, als Frau, ich habe festgestellt, so wenn ich im Nachhinein, jetzt nicht direkt mit 30, aber so ein paar Jahre später habe ich festgestellt, dass ich viel offener und freier und auch lustvoller mit dem Sex umgehe. Ja, nicht mehr diese kleinen fiese Matten, so hi hi hi und ha ha ha. Und wenn meine Locke jetzt in meinem Schamhaar durcheinander ist, liebt er mich dann noch oder so. Nee, das liegt, glaube ich, auch daran, dass man sich einfach besser kennt, dass man besser weiß, wie man selbst funktioniert, ne? Und man weiß auch besser, wie die anderen funktionieren. Ganz genau. Ja, man weiß seine Sexualität einfach besser einsetzen. So, und man ist selbstbewusster, damit umzugehen, ne? Ganz genau. Das ist das. Hast du denn negative Erfahrungen mit Jungs dann damals gemacht, die dann auch I geschrien haben und sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock drauf? Ja, also da wurde überhaupt nicht drüber gesprochen. Es wurde einfach nicht gemacht dann? Es wurde einfach nicht gemacht. So meine ersten Erfahrungen war immer so 0815. So ja. Ich konnte nachher quasi die einzelnen Schritte schon im Schlaf, die dann kommen. Ja. Na, ich meinte jetzt bezogen auf die Regel. Ja, da wurde gar nicht drüber gesprochen. Insofern auch, dass du von dir aus schon gar keine Signale gesetzt hast, ich möchte jetzt mit einem Typ schlafen, weil das war tabu, das machen wir nicht. Ganz genau. So, ja. Obwohl ich hätte gern gewollt. Ja, aber du hast gesagt, ich traue mich gar nicht, mich anzubieten. Ja. Um nicht auf eine Reaktion der Ablehnung zu stoßen. Und dann hat man ja noch als Frau oder viele Frauen oder ich sage ich mal jetzt, ich ärgere mich immer, wenn man Mann sagt, oder ich hatte ja noch als junge Frau so das Gefühl, meine Regel, das wird ständig laufen. Mhm. Das ist ja gar nicht so. Mhm. Das sind ja so Intervalle, mal mehr, mal weniger. Mhm. Und wenn man sich da so ein kleines Tampon noch reinsteckt, dann klappt das hervorragend und hinterher dann rauszieht. Aber man muss nur ein bisschen Vertrauen zu dem Mann haben. Also ich bin jetzt 8,5 Jahre mit meinem Freund zusammen und ich muss sagen, wenn ich deine Anrufe höre, vor allen Dingen die Jungen, die dann schon ankommen, so, ja, ich bin jetzt 1,5 Jahre mit meinem Mann oder mit meiner Frau zusammen und die gehen schon im Swingerclub und kaufen sich wer weiß was für verrückte Sexspiele, dann schütteln wir hier immer den Kopf. Aber wir kommen gar nicht aus dem Bett raus. Dann gratuliere ich euch auch, Petra. Das ist echt. Dann seid ihr aber wirklich auch eine glückliche Minderheit. Ich sage jetzt nochmal so eine Prognose. Ich glaube, nach 8 Jahren und dann noch so zu reden, ist schon toll und eher doch ungewöhnlich. Ich bin auch richtig glücklich darüber. Und ja. Ich würde das auch niemals, nicht für Arnold Schwarzenegger oder was weiß ich, oder Berett Pitt oder wie sie alle heißen, aufs Spiel setzen. Sag mal, die Beziehung dauert jetzt 8 Jahre schon, die du jetzt hast. Und davor, wie lange warst du da am längsten mal mit einem Typ zusammen? 12 Jahre. 12 Jahre. Und hat das da auch so lange gedauert? Oder war da eher die Luft raus? Ja, war die Luft raus. Also kannst du es schon auch nachvollziehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann bist du ein Glückspilz. Seid ihr Glückspilz? Dass ihr euch gefunden habt. Wir sind seit zweieinhalb Wochen immer am Erzählen, ich habe so einen geilen neuen Wohnzimmertisch. Dann wollen wir uns immer so zurechtrücken und so. Wir kommen nicht dazu. Na, ob der es aushält, nicht, dass er zusammenbricht? Ja, das ist ja dann noch lustig. Aber wir kommen da nicht mal dazu, uns draufzulegen. Habt ihr Kinder? Ich habe eine erwachsene Tochter. Ah ja, aber aus dieser Beziehung ist kein Kind entstanden. Aus dieser Beziehung nicht. Hältst du es ja für möglich, wo ich jetzt gerade schon so mit so einer erfahrenen Frau rede, die aufgeschlossen ist in Sachen Sexualität? Glaubst du, dass du bist jetzt 44, dass noch eine neue Entdeckungsphase kommen kann in Sachen Sexualität, dass du jetzt noch Sachen entdeckst, die vielleicht für dich bislang gar nicht so interessant waren? Auf jeden Fall, denke ich mal sicher. Tut sich da schon am Horizont irgendwas auf? Ja, denke ich schon. Sag's uns, wir sind interessiert. Wenn wir wirklich so, sagen wir mal, ja, wo ich mir da gar nicht vorstellen kann eigentlich. Aber wenn da mal so im Bett jetzt, weil wir sind ja meistens im Bett, weil wir wirklich nicht da rauskommen. Ja, ja. Weil das einfach so geil ist, dass wir nicht aufhören möchten. Und wenn mein Freund dann so mal sagt, sagt er, mal so ein bisschen feste nehmen oder so, so ein bisschen fest, dann fängt das schon an zu kribbeln. Ja. Aber das ist gar nicht nötig. Also wenn das mal so sein sollte, dass es abflaut, dann ist die Welt offen. Ne? In 3-4 Jahren hängt Petra irgendwo gefesselt am Bett, ne? Ich sage, wenn wir aus dem Bett rauskommen, jedenfalls. Wie alt ist denn dein Schmusi? Oh, der wird jetzt 51. 51? Aber hallo. Mann. Und er sagt, ich halte ihn jung. Der hat eine Kondition, aber da kann jeder Junge, also kann der mithalten, ohne Ende. Also ich glaube, du machst ganz vielen Leuten Mut, dass es so auch funktionieren kann. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, ganz am Anfang der Beziehung, die sollen nicht die Flinte ins Korn schmeißen, auch nicht, wenn er mal fremdgegangen ist. Einfach verzeihen. Das finde ich gut. Die kommt später. Bist du denn schon mal fremdgegangen in den 8 Jahren? Jetzt in den 8 Jahren nicht, nein. Dein Freund? Ja, sagen wir mal, Der hat so einen komischen Beruf, da ist das schon mal vonnöten. Oder war früher mal öfter vonnöten. Wie, ein Beruf, wo das vonnöten ist? Ja, der ist Nachtclubbesitzer von mehreren Nachtclubs mit mehreren Besitzern, sag ich mal. Achso, da kommen dann schon mal in Versuchung, meinst du? Ja, nein, nicht in Versuchung, da kommen auch schon mal Leute hin, die mal mit... So, mal, der Mann, der möchte zugucken und die Frau möchte mit jemand anders pennen. Und wenn jetzt gerade keiner da ist, ja, dann muss er halt ran. Und das macht dir nichts aus, wenn er das macht? Am Anfang hat mir da sehr viel ausgemacht, aber ich habe mir gedacht, pff, wie soll ich das erklären? Ich habe mir gedacht, ich versuch's einfach mal. Mhm. Ich wusste es ja, es ist ja nichts Schlimmes gewesen, so, dass er mir das verheimlicht hätte. Im Gegenteil. Ich habe ja immer gefragt und gemacht und er erzählt und lügt auch nicht, sondern erzählt und sagt, ja, halt so, so ist es passiert. Ich glaube, das ist überhaupt die Grundlage, ne? Wenn man das dann ganz offen behandelt, ganz ist es okay. Genau. Ne? Ich konnte mir das ja aussuchen. Mhm. Ne? Ich glaube auch, das sage ich hier ja immer wieder in der Sendung, dass man auch mit dem Fremdgehen, wenn dann der Partner das zugibt und sich entschuldigt, dass man da auch ein bisschen großherziger sein soll. Auf jeden Fall. Wenn man den Partner wirklich sehr liebt, dass man nicht eine Liebe wegwirft, nur weil der andere einmal mal fremdgegangen ist. Genau. Und wenn es nur um Sex ging. Ganz genau. Was ist das denn? Das genauso. Aber bei einer Frau sehe ich das wieder etwas anders. Ich wüsste, wenn ich fremdgehe und würde ihm da erzählen, da würde eine Welt zusammenbrechen. Das ist natürlich bescheuert, ne? Da müsste man mit gleichem. Nee. Also ich denke mal beim Mann, wir kennen das doch, ne? Wo die mitdenken und wie passiert. Also eine ganz abgeklärte Frau ist die Petra. Das Leben hat mich so abgeklärt. Aber ich weiß, wofür das ist. Aber du wirkst so ausgeglichen und glücklich. Ja, und das, bin ich auch. Das ist auch toll. Und so soll es auch bleiben. Ja, ich finde, die Welt ist hart genug draußen und ich muss mir meine eigene kleine Welt zusammenbauen. Herzliche Grüße an den Freund. Ja, werde ich machen. Der wird sich bestimmt ärgern, dass er nicht dabei war, weil er würde gerne mal mit dir sprechen. Ja, grüße ihn auf jeden Fall ganz herzlich. Werde ich machen. Okay, tschüss Petra. Ja, tschüss. Tschüss. Und Stefan, 29, hallo. Hallo Stefan. Stefan hat aufgelegt. Mann, oh Mann. Was ist denn mit Stefan los? Stefan hat ja keine Lust mehr zu warten. Jasmina, 18 Jahre, hallo. Ja, hallo. Jasmina. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, ich bin Anfang 4. Monat schwanger. Mhm. Ich bin Muslimin. Mhm. Meine Eltern sind streng muslimisch, also strenge Muslim. Dann geht es darum, dass ich einen deutschen Freund habe. Ja, der auch sehr. Wissen deine Eltern, dass dein Freund, kennen deine Eltern deinen Freund? Nein, die kennen ihn nicht, nee. Es liegt jetzt daran, dass ich das nicht meinen Eltern irgendwie nicht sagen kann. Ja. Ist klar. Meine Eltern, ich weiß nicht, was die dann machen werden. Meine Brüder. Mhm. Und ja, mein Freund. Aber nun bist du schwanger. Und die Schwangerschaft werden deine Eltern in absehbarer Zeit mitbekommen. Ja, das stimmt. Und was willst du denen sagen? Was soll ich denen sagen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann noch da bin. Das heißt, du überlegst abzuhauen. So ungefähr. Mit deinem Freund? Ja, er zieht eher den Schwanz ein, sozusagen. Aha, aber er weiß, dass du schwanger bist? Er weiß, dass ich schwanger bin, ja. Und wie alt ist er? Er ist 22. Und er steht jetzt nicht ganz klar dir zur Seite? Nee, nicht wirklich, weil, nachdem das alles so rausgekommen gewesen, am Anfang hieß es ja, klar, ich stehe dazu, ich stehe zu dir. Das heißt, du bist in einer ganz schrecklichen Zwickmühle. Da sind die Eltern und die Familie, die dich aufs Schlimmste verurteilen, wenn es rauskommt. Mhm. Und da ist dein Freund, der Vater deines in dir wachsenden Kindes ist, der auch nicht zu dir steht. Und du bist erst 18 Jahre alt. Wohin willst du abhauen? Ich weiß es nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll überhaupt. Deswegen. Also hängst völlig in der Luft. So und quasi jede Woche, die vergeht, wird der Druck größer für dich und die Angst, dass du irgendwas unternehmen musst. Ja. Mhm. Doch. Weil am Anfang hieß es, ich stehe zu dir, ich werde auf jeden Fall bei dir bleiben und sonstiges und jetzt langsam. Und für dich war auch ganz klar von Anfang an, dass du das Kind haben möchtest? Wir haben ja darüber geredet gehabt, also ich selber, Abtreibung, nee. Ich finde das nicht in Ordnung. Und du meinst, es gibt überhaupt keine Gesprächsbasis mit deiner Mutter vielleicht? Oder? Nee. Das kann man total vergessen. Also es ist eine absolute Schande für die Familie, was da jetzt passiert. Genau. Die Ehre, die Schande, nur der Gedanke, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich dann überleben werde, sag ich mal so. Wie schlimm, das zu hören. Dass das Kind sagt, ich werde nicht überleben, wenn so etwas passiert. Ja. So, Jasmina, das wollen wir aber in Ruhe besprechen. Und die Sendung ist gleich zu Ende, du hörst die Musik. Mhm. Das heißt, wir werden dich gleich anrufen, du legst jetzt auf und dann werden wir in Ruhe mal ein paar Lösungsmodelle überlegen, die alle kompliziert sind und schwierig für dich, zugestanden, aber Wir werden sprechen gleich, okay? Ist okay. Legst du auf, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Volker Tarke, Christian König, Christian Part, Vivian Merchak und Claudia Binsfeld. Nochmal der Hinweis auf unser Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Haut und Haare. Geschichten über die Haut, Geschichten über die Haare. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr schon mailen, jetzt am Wochenende unter domian@wdr.de. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.